Ja, was? Vier war ich. Wir machen eigentlich genau, schon bis drei, aber... Ach, wir machen nur bis drei. Nee, ich dachte bis vier immer. Egal. Nee, bis drei. Ey, ist wurscht. Wir können auch bis fünf. Echt? Ja. Sehr toll. Ach ja. Hallo, herzlich willkommen zum Abschaltimpuls, ihr Lieben. Ach, schön. Ach, wie sieht denn das schon wieder aus? Hallo, hier sind alle Alexander und Fesra. Hallo. Hallo. Also Leute, dieses Mal mit Monitor und ja, ja. Schauen wir mal, ne? Monitor. Ja, ich bin ganz verwirrt, weil ich normalerweise keinen Monitor anhab, weil aber, aus welchem Grund auch immer, mein Monitor heute erfreulich kurzzeitig ist, habe ich mal beschlossen, ich mache mal mit Monitor. Ja. Ja. Ist super. Voll toll. Ja, wunderbar, ich voll auch. Toll, ja. Ja. Wie geht's hier an diesem draußen, wunderschön, genau. Also bei uns ist jetzt ein bisschen, ja doch, die Sonne wandert, es ist immer noch schön. Ja, super schön. Ja, ich war gerade im Garten und habe mal ein bisschen Rosen geschnitten und so, super. Hat der Osterhase was gebracht? Der war noch gar nicht da, ist doch noch gar nicht. Ist er nicht? Ich habe da heute ist ja SK Freitag, heute ist ja QQ, weil er irgendwie gestorben ist, glaube ich. Ach so. Also die Jesus-Latsche. Okay. Wann kommt denn der? Ich bin Atheistin, ich weiß es nicht so genau. Ja, also keine Ahnung. Ich finde, meine Tochter hat den Osterhasen jetzt für sich entdeckt und nennt ihn aber nicht Osterhase, sondern Osterhasen. Okay. Osterhasen finde ich auch voll toll. Ich habe beschlossen, ihn jetzt auch nur noch Osterhasen zu nennen. Ja, sehr schön. Ja. Ne, Osterhasen so. Ja, ja, ich suche ja immer lieber Bälle als Eier. Weißt ja, wie es ist. Ja, ja. Ja, ja, golfen auch wieder. Super. Schön ist das. Ja. Ja, nee, und sonst ist eigentlich, eigentlich soweit alles okay. Und bei dir? Ja, soweit. Soweit so gut. Soweit. Weil gestern, ich hab mir gestern was geleistet. Was denn? Ein neues Parfum. Ui. Ja. Ich bin auch so ein Parfum-Junkie. Ich stehe doch so auf Parfums. Weil ich auf der Suche nach einem neuen Parfum war, bin ich in eine Parfümerie rein. Was für mich schon was heißt. Ja. Nein, ich hasse es normalerweise in Parfümerien. Nicht im Baumarkt? Holzleim ist auch ganz. Nein. Ich hasse normalerweise Parfümerien, weil dieser Clash of Perfume, der da kommt, ja. Der verursacht bei mir immer Kopfschmerzen. So, jetzt habe ich aber eine sehr offene Parfümerie gefunden, die also relativ klein ist, aber sehr, sehr offen, wo Durchzug ist. Das heißt, du hast diesen typischen Parfümeriegeruch, nämlich, ich komme mal mit dem Vorschlaghammer und hau dir auf die Nase, hast du da nicht. Und das fand ich da sehr angenehm und habe mir dann ein neues Parfum gekauft, nachdem ich die Parfümerie... Verkäuferin da wunderbar beraten hat und an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank. Riecht ganz toll. Gefällt mir super. Für was alle, ist die denn? Sich. Ja, gell? Wollte ich jetzt gerade sagen. Issey Miyake, ja, klar, Odyssee, Brom, aber die, was, wie heißt's? Die Summer's Edition. Ah, okay. Sehr schön, ja. Er riecht traumhaft, riecht echt genial. Ist ein schöner, frischer Sommerduft. Gefällt mir. Ja, mach weiter so, kannst du auch anfangen in der Parfümerie. Nee. Wie gesagt, da kriege ich Kopfschmerzen. Da könnte ich nicht arbeiten. Ach so, ja, das ist nichts so. Außerdem gibt es männliche Verkäufer in Parfümerien? Ja. Echt? Habe ich noch nie gesehen. Doch. Ich aber. Da gibt es eine Parfümerie, genau, die führt Kiehl's. Das haben ja nicht so viele. Das ist ja so eine, Cremes und sowas, ne? Ja. Linie. Ja. Und da gibt es einen Mann. Also auch keine Tucke, muss man auch nochmal erwähnen. Ja, das muss man nochmal lobend erwähnen. Keine Tucke. Ja gut, war cool. Nee, der ist echt nett. Echt? Der ist okay. Nein, ich glaube Parfümeur werde ich nicht. Nee, da musst du auch eine ganz, ganz tolle Nase für haben. Parfümeur, das ist ein ganz schwieriger Beruf. Ja, also um Parfums zu kreieren. Ich glaube, verkaufen, also die Leute, die das verkaufen, haben glaube ich keinen Geruchssinn mehr. Weil sonst würden sie nicht in den Läden stehen. Ja. Und außerdem müssen sie alle blind sein, denn so wie die geschminkt sind, die Mädels sehen aus wie Clowns. Das ist sehr krass. Ja, das ist ein bisschen hardcore geschminkt immer, ja, das stimmt. Also sehr, sehr, sehr, sehr übel. Wobei, jetzt kommt ja Sommer, ne? Frühling ist ja schon, Sommer kommt jetzt bald. Und die Frauen verlieren im Sommer ihren Sinn für Mode. Also manche. Irgendwie. Männer auch. ja, aber nicht so extrem wie die Frauen, habe ich so das Gefühl manchmal. Also ich habe, das ist jetzt kein Witz, ich habe in der Bahn eine Frau gesehen, ganz, ganz großartig, fliederfarbene Schuhe, braune Hose, weißes mit blauen Nadelstreifen eine Bluse, dann ein graues Jackett, einen anthrazitfarbenen Mantel drüber, eine bordeauxfarbene Tasche, eine türkise Brille und die Haare waren so irgendwie so Mahagonifarben. Mhm. Ja. So, jetzt kommst du. Das war, ich saß daneben. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin in meine Jugend zurückversetzt. Alles, was jetzt modern ist, diese Haremshosen und so. Das, damals war ich so, warte mal, 7., 8. Klasse, glaube ich. Hatte ich auch. Brauche ich nicht mehr. Das ist das der Vorteil daran. Ich brauche das nicht mehr. Auch diese taubstummen Hosen? Den Begriff finde ich übrigens ganz toll. Also ich mag ja Dieter Bohlen nicht, aber für diesen Begriff taubstummen Hosen bin ich ihm sehr dankbar. Finde ich ganz großartig. Weißt du, taubstummen Hosen, kennst du? Nee. Die Lippen bewegen sich, aber du hörst keinen Ton. so ganz enge Leggings. Aber nicht Leggings, sondern so glänzend irgendwie. Ganz komisch. Also so Strumpfhosen in blickdicht, in glänzend, in Lederdesign. Keine Ahnung. Ah, Skinnies. Ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall. Ja, Skinnies. Kann manchmal gut aussehen. Sehr selten, war schon damals so. Genau. Ist mir bisher nur ein oder zweimal untergekommen. Und der Rest ist einfach nur. Ich wende meinen Blick ab in Schande. Ja, aber ich sag mal, wenn jetzt die ganzen 80er jetzt wieder modern werden und danach sieht es ja extrem aus, da waren ja Skinnies auch schon in, die hießen bloß damals nicht so, dann kommt ja noch ganz einiges auf uns zu, was noch echt hässlich wird. da habe ich einen bei unserem Hauptbahnhof gesehen, Fukuhila, Leggings, Cowboy-Stiefel, ein Typ. Oh ja, die sind auch wieder modern, ja. Ja, ganz großartig. Also da habe ich echt gedacht, so die 80s are back. Da war rum. Ich hatte auch Cowboy-Stiefel. Ich hatte auch Cowboy-Stiefel und ich hatte auch Leggings und ich hatte. Damals war ja Madonna so in. Die war ja damals mit Like a Virgin. Wenn man sich die Videos anguckt, dann kann man sich vorstellen, wie die Mädels so gestylt waren. Ja. Mit diesen ganzen Ketten und diesem breiten Gürtel und diesem Boudoir-Look. Der ist ja jetzt auch wieder in, wo man Unterwäsche drüber trägt. Ja. Und ich hatte dann auch so ein, was hatte ich denn drüber? War ja auch dieser Mehrlagen-Look und dann hatte ich halt drüber so ein Unterkleid. Also über der Leggings dann drüber mit so einem breiten Lackgürtel in schwarz und total toll. Aber ich sagte das schon mal, ich war damals so 17 oder so. Wie geht das alles noch? Ja, die sind heute auch wieder 17. Die sind auch wieder 17, aber zum Teil auch älter. Siehst du, schade finde, dass die Leute so, sag ich mal, in meinem Alter wenig, die sehen, Charme. Was ich mal gut fand, dass sie aussahen wie, ja, nicht wie Damen, aber halt eben irgendwie mit Stil. Die Frauen gibt es nicht mehr so viele von. Ja, genau. Ja, also das ist sehr, ich habe ja momentan, bei uns ist ja recht reger Durchgangsverkehr und da siehst du wirklich Männer und Frauen jeder Couleur. Also es ist ganz schrecklich, weil das ist ja, bei uns ist das ja so die High Society Gegend sozusagen und ich dachte eigentlich immer, wenn man das Geld hat, sich mit Stil zu kleiden, würde man das auch tun. Ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich mich da sehr, sehr geirrt habe. No comment. Also ich habe es, glaube ich, getwittert, eine solche Anhäufung von Louis Vuitton-Taschen gekauften Frauen und sonst irgendwas, das habe ich noch nicht gesehen. Und das ist unglaublich. Ja, also das wird wieder schön. Aber die Männer werden auch immer unglaublicher, je Oller, je Dollar. Da muss man sich noch in irgendwelche Ed Hardy-T-Shirts zwängen. Ja. Trotz Bierbauch, also egal. Ja, klar. Ja, ist alles so ein bisschen, weiß ich nicht. Es ist irgendwie, ja. Die sehen halt alle nicht so aus. Kann man jetzt machen. Ja, das stimmt. Also ich fröne immer noch meinem Schal-Fetisch. Ich habe Schals für mich entdeckt gehabt. Habe ich immer noch. Gefällt mir aber ganz gut. Kann man machen. Ja, ist okay. Kann man machen, genau. Ja. Ich nicht. Ich habe jetzt gerade mein Garten-Outfit an. Das Garten-Outfit? Ja, okay. Ja, das ist so. Du siehst das ja, so ein Kapuzen-Sweatshirt, das ich immer nur im Garten trage. Ja, ich wusste. Das gibt's ja noch. Ich hatte nicht mal gedacht, dass du sowas überhaupt hast. Garten-Outfit? Nein, Kapuzen-Shirt. Nee, und das habe ich deswegen, weil also wenn es irgendwie mal ein bisschen Wind ist oder so, dann kann man halt eben schön die Kapuze aufsetzen. Ja, ich habe eine Kapuzenjacke an. Mhm. Ja, aber sonst habe ich sowas nicht, das ist schon richtig, kennst mich ja. Da bin jetzt, ich guck mal, jetzt strahlt die Sonne auch nicht so. Ja, das ist besser eigentlich. Die ganze Zeit so da sitzen. Ja, genau. Das wird ein bisschen anstrengend. Ich glaube auch, ja. Ja. Ja, aber ja, ja. Genau. Ja. Gut, jetzt haben wir heute mal was Neues, ne? Wir haben heute mal was ganz Neues, weil wir haben uns gedacht, so im Vornherein, über was reden wir eigentlich? Haben wir gesagt, oh nö, ist egal. Wir überlegen uns das, während wir eigentlich schon on air sind. Richtig. Also jetzt noch, wir können jetzt draufschreiben mit noch weniger Konzept. Mit noch weniger. Verbesserte Rezeptur, jetzt noch weniger Konzept. Ja, genau. Verbesserte Rezeptur. Ich glaube, ich mache so ein Dings auf den, also ist das so ein Banner auf den. Ja, genau. Mach das mal. Mach ich das. Ja, worüber reden wir denn? Worüber Guild können wir Wars. Reden? Guild Wars. 1. April. Das war zwar bei Events, Ja, aber haben wir darüber geredet? Was willst du denn darüber redet? Ja, klar, haben wir ja rauf und runter gemacht. Gwen fanden wir doof, Strichmännchen fanden wir gut. Ah, genau. Dann haben wir noch die kompletten Geschichte gemacht mit Geschlechterumwandlung, das fanden wir am besten. Ja. Ja. So zur Vollständigkeit halber jetzt, dieses Jahr war es ja Minipads groß, alles andere klein. Ich habe das komplett verpasst, ne? Aber gut, das liegt auch daran, dass ich das andere Spiel spiele. Ich krieg nichts mehr mit. Das andere Spiel. Das andere Spiel. Ja. Ja. Ja. Ich habe es auch so nicht mitgekriegt, ich habe es nur gelesen. Noch nicht mal das. Noch nicht mal das. Nee. Okay. Also muss ich ehrlich sagen, die sollen zusehen, dass sie jetzt mal hier Guild Wars 2 rausbringen. Ja. Wollte gerade sagen, sind wir da überhaupt noch kompetente Gesprächspartner? Wir beide? Wenn wir beide nicht mehr so aktiv sind? Ich finde ja. Ich denke auch, also die spielen ja alle nicht mehr. Ja. Also ich warte ja in Aeon auf Guild Wars 2. In Aeon auf Guild Wars. Auch schön. Ja. Habe ich übrigens eine ganz nette Guild Wars Spielerin kennengelernt. Ja, echt? Schöne Grüße hier. Katlana. Okay. Mit der ich immer zusammen RP mache und so und auch zusammen spiele. Und das ist auch eine begeisterte Guild Wars Spielerin und wir warten beide jetzt in Aeon auf Guild Wars 2. Das ist doch meine Maßnahme. Ich kann nicht warten. Also ich warte. Es ist lustig, dass man in Aeon total viele Guild Wars Spieler kennenlernt. Ja gut. Ja, die warten alle. Wir warten alle auf Guild Wars. Wir warten alle auf Guild Wars. Quasi so eine eigene Gruppe. Ja, du. Wie gesagt, ich kann nicht so richtig warten, weil mein Rechner ja kaputt ist. Immer noch. Immer noch. Mir ist ja das Netzteil abhanden gekommen sozusagen. Es ist abgeraucht. Ja. Und ich kam bisher noch nicht dazu, mir ein neues zu holen, geschweige denn einzubauen. Muss ich jetzt mal machen. Aber ich habe immer dann noch die dumpfe Befürchtung, dass es dann nicht reicht. Also von der Leistung her. Ja, ja, mal gut. Okay. Schauen wir mal. Muss ich mal schauen. Ja, aber das ist, aber es ist irgendwie ganz nett. Also ich muss ehrlich sagen, es sind so zwei Fraktionen, würde ich mal sagen. Also die WoW, die dazugekommen sind. Finde ich irgendwie komisch, die Leute. Und halt viele Guild Wars Spieler. Und das ist nett, ne? Mit denen schwärmst du denn so, oh ja, WoW. Damals. Tiefe. Ja. Das ist schon lustig. Ja, aber wie gesagt, also das ist ja eher so eine RP- Geschichte, die ich da mache. Mhm. Deswegen komme ich auch levelmäßig nicht wirklich schnell voran. Aber ist ja egal. Kommst nicht zu Rande, sagst du? Ja, das ist denn mal so. Aber ich sag mal, du kennst ja andere Leute ähnlich wie Guild Wars auch, ne? Die denn mal zack. Mal so. Sind. Ich muss halt ehrlich sagen, mittlerweile finde ich dieses Level 20 als Maximallevel-Konzept finde ich total super. Hatte ich ja sonst nicht ja. So. Ja, nee, das Problem ist einfach, dass du ja, also in Aeon, wenn du einen Levelunterschied hast von 5, nicht mehr zusammenspielen kannst. Von 5? Wegen der XP-Verteilung, ja. Okay. Und ja. Das ist halt scheiße, weil du dann mit deinen ganzen Legionsgeschwistern nicht spielen kannst, unter Umständen, weil die eben nicht deine Level-Range haben. Ja. Und das ist halt eben auch blöd, wenn jetzt, was ich in Guild Wars schön fand, viel besser fand, war die Geschichte, wenn jemand neu angefangen hat, dann konntest du ihn ja begleiten, indem du dann halt scheiß Equip gemacht hast und die ganzen Attributspunkte runtergezogen hast und im Endeffekt nur die Skills benutzt hast, die man auf dem Level haben konnte, und dann konntest du die Leute halt begleiten, ohne dass du denen alles weggenommen hast, ne? Ja. Das gefiel mir mal ganz gut. Du konntest halt so den Unterschied konntest du ausgleichen. Wenn du dann gemerkt hast, okay, es geht überhaupt nicht, hast du halt dann trotzdem nochmal schnell mal hochgepackt und hast dann gesagt, okay, jetzt machen wir mal kurz. Ja. Das ging. Also ich fand das Level Cap von 20 fand ich schon immer klasse. Ja, also mir war das immer egal, sage ich jetzt mal so. Aber es gab ja viele Kritiker. Und ich sag mal, gerade für Gelegenheitsspiele und so finde ich dieses Level Cap von 20 super. Ist einfach top. Das ist richtig. Und wie gesagt, ich fand das immer gut, dass du auch Anfänger mit begleiten kannst. Das kannst du hier überhaupt nicht. Mhm. Wenn du da mit deinem, weiß ich nicht, mein Charakter ist jetzt 39, 50 ist da das Höchste. Wenn ich da so ein Level 5er abhole, da die arme Sau. Ja. Den brauche ich ja nur mal anhusten, den Gegner. Und ja, also hallo. Ups, tot. Ja, nee, also das kannst du echt vergessen. Und das finde ich halt schade, ne? Das hat mir immer super gut gefallen. Wobei, ich erinnere mich total gut an einen Allianzbruder, den haben wir auch dann begleitet und den habe ich dann mit meiner Mönchin begleitet. Das haben wir dann uns abgewöhnt, junge Allianzgeschwister mit Mönchen zu begleiten. Ja. Weil die halten sich irgendwann für unsterblich. Ja, tun sie. Und wenn die dann irgendwann mal in eine echte Gruppe kommen oder alleine losziehen mit Henchies, upsi. Ja. Also, die sind ja gar nicht unsterblich. Wir hatten das mal spaßeshalber gemacht, und zwar die Frau von meinem Offizier. Er hat auch gespielt und die hatte irgendwie total panische Angst davor zu sterben und die wollte dann immer unkaputtbar gemacht werden. Und da sind wir dann halt, das hatten wir einmal gemacht, mein Offizier als Mönch mitgegangen, ich bin als Mönch mitgegangen, einer war Bonder und der andere war Heiler. Wobei der andere sich das Heilen hätte einfach sparen können, weil irgendwie mit Level 3 oder 4 auf der Tut-Insel mit einem gebondeten, also mit einem Bonder hinten dran, ist einfach nur uninteressant, sag ich mal. Mhm. Mhm. Und das ging dann, das haben wir einmal so spaßeshalber gemacht, auch nur, weil sie schon einen Level 20 Charakter hatte und schon gespielt hat. Also mit einem frischen Charakter, das hatte ich glaube ich schon mal erzählt, also ich würde keine neuen Leute, würde ich nicht rushen und würde ich auch nicht dann mit einem 20er Mönch hinten dran stehen, weil das einfach, das baut eine vollkommen falsche Erwartungshaltung auf. Ja. Das war total niedlich, als er das erste Mal umgekommen ist, um es mal so zu sagen, im TS. Ja, gut. Ja, worüber reden wir denn heute? Was haben wir denn Schönes? Ich habe voll die Idee. Ich glaube, wir machen ein Mix-Thema, aber ich glaube, Elite-Fertigkeiten hört sich voll gut an. Ich habe doch keine Ahnung von Fertigkeiten. Was ist das denn für ein Vorschlag? Was ist das denn für ein Vorschlag? Ja, ist ja gut. Das ist mir gerade so eingefallen. Warum hört man jetzt nichts mehr von dir? Von mir hört man nichts mehr? Nee. Du kommst jetzt ganz gedämpft rüber. Ich komme ganz gedämpft rüber. Ja. Okay. Warum hört man nichts? Das ist irgendwie auch schön, so schön rekursiv, ne? Man hört mich nicht mehr? Ja, genau. Das ist wie, könnt ihr mich noch hören? Nein. Ja. Finde ich großartig. So, muss ich jetzt mal bei wartower.de gucken. Tänze. Ja. Ich mache immer nur so Lachthemen. Ich sage irgendwas, Eddie. Haben wir nicht darüber auch schon gesprochen? Wir haben das mal angeschnitten. Was haben wir noch? Guck mal hier. Gwen? Nee. Ich möchte mal über Cormier ablästern, diese blöde Nuss. Cormier? Genau, wollen wir über, wir haben ja über unsere Lieblings-Endgegner geredet. Mhm. Wollen wir über Gegner im Allgemeinen sprechen? Also so diese, oder NPCs? Komm, NPCs ist cool. Die drei NPCs im Game, die immer die 48 mal auftreten. Nein, aber NPCs, da können wir über alle. Also über Helden und Gefolgsleute haben wir gesprochen, also die können rausfallen. Das heißt, es ist noch so Cormier. Und 20.000 andere NPCs, ja. 2 Millionen, aber die sind ja alle vollkommen uninteressant. Ach so. Aber so Gegnertypen, weißt du so, warum regen uns Waldis auf oder so? Nicht? Ja. Ja, nein, vielleicht. Ich kann mich doch nicht an irgendwelche Gegner erinnern. Ja, ist gut. Wenn ich irgendwie sowieso Frostbeule suchen muss, ey, dann weiß ich noch nicht mehr, wo der ist. Irgendwie. Aber ja, von mir aus kann mich dann wahrscheinlich eh nicht dran erinnern. Aber ja. Oder wir reden über Nekros. Das wäre zwar jetzt das zweite Klassenthema hintereinander, weil Nekros sind cool. Ja, ja, das stimmt. Da kann ich aber nicht über Cormier lästern. Ja, dann musst du über Paragone reden, dann kannst du auch über Cormier lästern. Ach, Cormier. Oder wollen wir mal Elona aufrollen? Ja, können wir auch. Oh Gott, beim letzten Mal, als wir eine Storyline aufgerollt haben, war es 2 Stunden, ne? Warte, ich guck gerade mal. 2 Stunden noch was. Warte mal. Storyline, 2 Stunden, 3 Minuten und 40 Sekunden. Aber das war Tyria und das ist sehr komplex gewesen. Nightfall ist ja nicht so komplex, finde ich. Nö. Zwar meines Erachtens mit einer der schönsten Stories, aber nicht die komplexeste. Ist echt, findest du schön? Ich meine, komm, diese Faction-Stories, die hat ja nicht viel gebracht. Ja, eben. Da bleibt ja nur noch Tyria und Elona. Und Tyria finde ich am besten und. Ja, und Eye of the North. Ach, Eye of the North. Ja. Was? Ach, die habe ich ja voll vergessen. Ja, voll vergessen. Ja, genau. Aber nö. Da finde ich Elona schöner als Eoten. Weil da habe ich nichts mit Gwen zu tun. Und da Gwen ja leider integraler Bestandteil von Eye of the North ist, schon verloren. Ja. Tut mir leid. Ja, wir kommen da an in Elona. Warum? Wie kommen wir da noch rüber? Wie war denn das? Wer hat uns denn da rüber gelockt? Oh Gott, wie war das noch? Das war Cormier selber. Die doofe Ische. Wo traten die auf? In Löwenstein. Löwenstein? Ja. Löwenstein. Was wollte die da? Ach, Moment, das waren diese Löcher-Dinger, die man da machen musste? Genau, wo du diese... Chaos? Nee. Genau, wo du diese Chaos-Risse schließen musst. Genau. Ja. Stimmt. zwar entweder in Kaineng oder in Löwenstein. Löwenstein. Um dann nach. Die waren ganz schön schwer. Fandest du? Ich meine ja. Also wenn du einen Interrupter dabei hattest, der auch nur halbwegs sein Handwerk verstanden hat, deswegen habe ich das immer in Kaineng gemacht. Da konntest du. Ja, aber ich glaube, das erste Mal hatten wir keinen Interrupter dabei, deswegen meine ich, es war ziemlich schwer. Genau, und da, weil wenn du da nämlich diese Elis hast, die Elis hauen dich einfach nur weg. Die haben Meteorschauer ja. in dem ganzen Kram, das ist richtig übel. Wenn du einen Interrupter dabei hast, ist es, sagen wir mal, ja. Oh. Also ich bin da mit einem... Ja, stimmt. Mit einem Level... Also die Chaosrisse tauchen auf, weil... Die Chaosrisse tauchen auf, also da kommen ja dann diese... diese Viecher aus dem Boden. Phantome. Nee, nicht Phantome. Phantome patrouillieren da. Es kommen diese. Richtig. Wie heißen da? Die diese Vogelviecher, die auch in der UW kommen. Egal. Ach, die, ja. Ja? Ja. Die kommen. Und das Ganze ist halt so die Vorboten von Abi. Genau. Von Abaddon. Ja. So, und Cormier kommt dann in das jeweilige Land gereist, weil sie sagt, ich brauche irgendwie so mal voll die Helden, weil die wir haben, die bringen nichts. So ungefähr. Womit sie ja nicht ganz Unrecht hat. Weil wenn alle Helden so sind wie sie, dann wundert mich da gar nichts mehr. Denn das funktioniert einfach nicht, dass du die Gegner platt redest. Ja. Sie versucht es halt, das ist jetzt gemein, aber sie versucht es in Frauenmanier. Ja? Hauptsache laut genug geschrien, dann lösen sich die Probleme von alleine. Klappt nicht. Männer machen das mit Hupen. Männer machen das. Männer meinen, man kann mit Hupen einen Stau auflösen. Das funktioniert nie. Das sagt das nicht, wenn du vorne stehst. Ich habe versucht. Ja, also komm, ihr kommt und wir sind natürlich noch, wir kennen die Alte ja noch nicht und sagen, ach Mensch, Held, ja, wir haben ja jetzt gerade den Litschi fertig gemacht. Jetzt haben wir nichts zu tun. Wir sind quasi arbeitslos. Genau. Den Shiro haben wir auch fertig. Haben ja. jetzt gerade diesen Walk of Fame hinter uns und sind jetzt arbeitslos. Und ein bisschen gelangweilt. Haben uns quasi gemeldet in Löwenstein auf dem Arbeitsamt. Agentur für Arbeit heißt das jetzt. Held sucht Job. Held sucht Arbeit. Was können Sie denn? Ich hab so einen Assassin also, weggeprügelt, ich habe so einen komischen Fliege, so einen Theologiestudenten weggesemmelt. Ja. Abgebrochen. Entschuldige. Den abgebrochenen Theologiestudenten zusammengesemmelt. Genau. Ja, ne? Ich kann Flüchtlingstracks in irgendwelche Berge bringen und so. Genau. Haben Sie was dagegen zu reisen? Ja, nö. Kann man machen, mal ein bisschen die Welt sehen. Kann man machen, genau. Und dann kam diese Tante, die war, glaube ich, so eine Beauftragte ist das, und das ist Cormier, und die hat uns eingesammelt, genau. Und wir natürlich total strunzdoof hinterher. Genau. Mhm. Dann kommen wir in Kamadan an. Genau. Da kam er da an. Ach, ich wollte ja keine Worte. Du hattest mir ja eigentlich versprochen. Ich wollte ja gar keine Worte. Du hast es stimmt, nicht ja. gehalten. Oh. Wusste ich. Ich hab recht. Wer hat recht? Ja, du hast recht, Elli. Genau. So, also wir sind jetzt in Kamadan, ja. Super. Und dann haben wir erstmal Probleme mit den Visum-Geschichten. Diese scheiß Einreiseformalitäten, Konsulatshafen und so. Genau. Und dann wollen die uns noch nicht mehr reinlassen. Da hätten wir eigentlich schon sagen müssen, Leute... Ja, wisst ihr, so nicht. Hätten wir eigentlich so sagen nicht. Müssen. Und ich habe ja damals, das genau. war ja am Anfang, war das ja weitaus übler, weil du ja da, also bis zum Konsulatshafen ging es ja noch, aber wenn du dann diesen Totenanger von Ventra machen wolltest, musstest du irgendwie General sein. Und General bist du ja, glaube ich, erst ab Level 5 oder 6 Sonnenspeer, General. Und du hast ja immer nur einen Punkt pro getöteten Gegner gebraucht. Mhm. So, das heißt... Gekriegt. Mhm. Das heißt, du hast also, ich bin da hingegangen und hab dann gesagt, ja gut, okay, alles klar, machen wir mal weiter. Dann haben wir den Konsulatshafen gemacht, der von der Mission her ja erstmal Also da hat man ja so die erste, die wenn man zugereister war, hat man ja so die ersten Missionen mitbekommen, die dann erfreulicherweise nicht auf Zeit ging, sondern mit diesem Bonus, also mit den normalen Boni war, und aber in einem gestaffelten Bonus. Was ich auch sehr sympathisch fand, wo du da diese Elite-Gruppen ausschalten musstest. Mhm. So, war ganz cool. Also ich fand das echt lockerlässig und bin dann halt so durchgezogen. Ja, und stand dann da eben dann auf dem Festland. Mhm. Und dann ging es ja weiter zum, dann musste man ja dann diesen komischen Dings aufbauen. Na, wie heißt das? Sonnenspeer. Ja. Halle. Nee, Quatsch, das ist die andere. Außenposten, ja. Ja, irgendwie, keine Ahnung, wie sie heißt. So, da war es bei mir schon zu Ende. Also erstmal, was sind denn überhaupt die Sonnenspeere? Ja, das sind die, für die du arbeitest. Mhm. So, dann kam ja noch die Kurnia. Genau. Die, also deine Feinde waren, wo du nicht ganz durchgeblickt hast, warum die überhaupt deine Feinde sind. Das ist nur gewusst. Ja, ich habe die Kurnia, habe ich immer also so verstanden, das sind irgendwelche Plünderer, Piratentypen, und das sind generell Feinde, einfach mal so. Nicht mir persönlich, sondern überhaupt. Ja, aber da gab es ja noch die Korsaren. Ja, stimmt, richtig. Ja, die gab's auch noch. Das waren die Plünderer, aber die Kurnia, das waren so irgendwie feindliche Militärmacht. Die anderen. Ja, die anderen halt. Genau. So. Ja, aber ist schon richtig, aber die Frage ist, woher, warum, wieso die anderen... Ja gut, das hatte man als Zugereister nicht so mitbekommen. Das hat dann irgendwann Sinn gemacht, wenn du mal eine Nightfall-Klasse angefangen hast. Ja. Also wenn du die Nightfall angefangen hast und dann mal so dieses Tut durchgespielt hast und auch mal nicht nur so klick, weiter, sondern dir auch mal die Sachen durchgelesen hast, hast du das ja dann glücklicherweise mitbekommen. Ja, also wie das überhaupt mit Abadons Erwachen so vorgegangen ist. Da hast du dann auch ja schon Varish kennengelernt, du hast den General Morgan kennengelernt, du hast dann Bande geknüpft mit den Zai Shen, also das heißt, du hast ja die Akolyten, die beiden hast dich auswählen können. Das war ja auch was Neues, mhm, dass du eben hast wählen können also nicht nur zwischen Fraktionen, sondern dass du Entscheidungen getroffen hast, für welche Leute du dich entscheidest, also für welche Helden. Mhm. Die Helden wurden da ja neu eingeführt. Und dann hast du eben diese Helden bekommen und musstest dich dann halt entscheiden, welchen von beiden nehme ich denn? Mhm. Was dann dir ja auch eine andere Questreihe sozusagen gegeben hat. Das war also sehr, sehr verzweigt. Je nach Entscheidung, die du getroffen hast. Und das fand ich aber sehr interessant damals. Ja. So, und da hast du dann halt mitbekommen, dass die Kurnia eben unter Varish dienen und Varish im Dienste Abadons steht. So. Ja. Und Abaddon als böser Gott, also als Namenloser sozusagen, sollte ja oder will ja aus seinem Gefängnis ausbrechen, und Varish wollte ihm helfen. Ja. Und hat dann die Kurnia dafür eingespannt, und weil wir uns als nette Sonnensperre auf der Insel Istan uns eingenistet haben, haben wir gesagt, nö, das geht so nicht, und deswegen hat sie uns überfallen und hat gesagt, okay, dann gibt's halt Krieg, wir töten euch. Hat nicht ganz funktioniert. Nicht ganz. Ja. nicht ganz. Dann baust du halt dieses Versteck der Sonnensperre baust du dann ja auf. Und das war dann... Richtig, da war ich schon angekotzt. Genau. Und das war ja aber auch so eine Sache, wo du dann eben... wo es dann eben so war, dass du je nach Fortschreiten der Quest so einen Teilerfolg erzielt hast und da in dieser Unterkunft eben... in dieser Unterkunft verschiedene Händler beziehungsweise Rüstungsschmiede und so weiter waren. Ja, für mich war nur wichtig, dass ich Ahamid an den Start bekam. Hamid ist der Rüstungshändler für die Elite-Sonnenspeer-Rüstung. Ja. Und deswegen musste ich da ganz schnell die Sonnenspeer-Punkte grinden, damit ich Hamid da hatte. Da hinten in der Ecke. Ja, genau. Links. Genau. Und da habe ich. Und dann hat mir Hamid seinen Preis genannt, da habe ich erstmal gekotzt. Teuer. Ja, da ist mir. Da nee, ist mir, die Mats waren so teuer. Ja, da ist mir auch ein ganz tolles Fauxpas passiert. Weil ich der festen Ansicht war, dass die Rüstung, die ich wollte, die Sonnenspeer-Elite war. Da war es die alte, meine Mönchin. Die du wolltest. Die ich wollte. Ich wollte die alte, dachte aber, es die wäre aber die Sonnenspeer. Hatte aber nicht nochmal nachgeschaut, ob es die auch wirklich ist und habe sie halt einfach gekauft. Zog sie an und dachte nur so, ne. Ja, sieht ganz anders aus, ne? Genau, irgendwie, ne. Das wollte ich ja gar nicht. Ja, habe ich halt mal so ein bisschen Geld. Ich bin Mönch, ich hab's ja. Ja, das passiert ja mal. Das passiert. Ja, das machen wir. Da geht's los mit der Grinderei. Ja, mit der Grinderei. Mit der Grinderei. Und die dann eben, wie gesagt, wenn man das ganz am Anfang gespielt hat, also das wurde ja dann in irgendeinem Update, wurde es ja dann so gefixt, dass du entweder Level 20, also du musstest Level 20 sein, du musstest Sonnenspeer-General sein oder einer der Generäle von außerhalb. Das heißt, wenn du von außerhalb kamst, das heißt, wenn es ein Charakter aus einer anderen Kampagne war, konntest du das direkt machen. Mhm. Um halt dann direkt mehr Sonnenspeer-Punkte zu bekommen. So. Das war dann irgendwie für mich, aber zu spät, weil bis dahin hatte ich dann schon meinen Sonnenspeer-General gefarmt und hat dann eben den Totenanger von Ventra gemacht. Egal. Und das war ja irgendwie so eine, das war ja das mit dieser Garnison und komm nicht in die Nähe, sonst wirst du zerbombt. Und du musst aufpassen, du musst diese, das war so ein außenrum gelaufe, weil du ja als Bonus diese Wachtürme hast ausschalten müssen. Mhm. War ganz okay. Fand ich in Ordnung. Aber ja, ich fand es ein bisschen umständlich mit dieser Hin- und Hergerennerei. Also das war ja so ein bisschen. Mh. Und dann hast du halt eben so dieses kleine Teilstück unten vom Kontinent Elona hast du ja dann so begonnen zu erkunden. Und hast dann eben immer mehr Helden auch bekommen. Und da kamst du dann eben dieser Varesh-Verschwörung auf die Schliche, wo du dann, du kriegst ja am Anfang kriegst du mit, dass das eine Falle ist und dann wird der Koss noch wird entführt. Worüber du sehr traurig warst. Er hätte wegbleiben können. Das war für dich doch bestimmt so, dass du ihn dann auch noch retten musst. Das war richtig scheiße. Das war die Hölle. Richtig ätzend. Ja. Ja, so ist es. Ich finde, da hätte man sich entscheiden können, müssen, dürfen, auch. Also ich hätte ihn einfach dann hängen lassen. Ja. Immer nichts. Und das war auch diese Geschichte, wer war denn das? War das Margaret? Ja, die ganze Zeit dann so blumenkindermäßig da durch die Gegend geeiert war, das kam dann auch, ne? Nee, das war später, die, oder? Die Derwisch war das. Melanie. Ja, der Fluss also hat Schmerzen. Das glaube ich nicht. Das war sowieso, also ich finde, Elona ist eins der schlimmsten Gebiete überhaupt, wo dich NPCs zutexten. Ich meine nicht nur, dass du Cormier die ganze Zeit ertragen musst, die immer hinter dir steht und dich nur zulabert und sie macht ja nichts. Genauso wie hier, wie heißt der denn noch? General Bayel oder so auf der Tutinsel. Ihr müsst dahin und dahin und mach doch mal was, ich mach mal gar nichts. Ja, ja. Das scheint so eine elonische Eigenschaft zu sein. Das ist klar, dass die sich ausländische Helden ranholen müssen, weil wenn das, sag ich mal, deren naturell ist, also nur labern und nichts machen, dann kriegst du natürlich auch nichts an Start. Deswegen war wahrscheinlich der Abi auch da in Elona. Und konnte sich auch befreien. Weil er gedacht hat, so leichtes Spiel. Auf geht's. Richtig. Ja. Wobei man ja sagen muss, dass Cormier nur dann was macht, wenn sie nichts machen soll. Also in diesem... Ja, gut, das machen ja alle Helden-NPCs, also alle, ich sag mal, Helden-NPCs, nicht im Sinne von die, die man mitschleifen kann, sondern die Storyline-heldenmäßig. Ja, okay. Auch Hurik macht halt dann was, wenn er was nicht machen soll. Ja, ja, das ist nur so. Das ist nur so. War gut. Ja. Aber Cormier hat halt, ne? Also man denkt ja auch, ne? Cormier schreit da rum, hat einen Speer in der Hand, naja, sie können ihn vielleicht einmal werfen. Nein, macht sie nicht. Okay, und in der zweiten Mission, in dieser, wo du in dieser Stadt da bist, in diesem vergammelten Dingenskirchens, wo du als Bonus die Sonnensperrgeister nicht verletzen darfst. Das Erste, was Cormier macht, Speer schmeißen. Wo ich nur denke so, ey, du dumme Kuh, das hättest du dir jetzt doch auch nochmal überlegen können, oder? Nee. Ja, vor allen Dingen, sie ist ja, ich bin Sonnensperr, und ja, so, genau. Ne? Ja, dann, und ihre eigenen Sonnensperrgeister erstmal angreifen. Die ist, aber ich sag das schon immer, Cormier ist dumm wie Brot. Ja. Ist so. Ja. Und die riecht mich nur auf. Nicht so schlimm wie Gwen, die hasse ich ja total, aber Cormier, die kann ich auch nicht haben. Aber das ist ja auch Dilbert-Prinzip, was dann kommt zum Schluss. So, und dann hast du diese Geschichte von Melanie, da bin ich durchgedreht. Da bin ich durchgedreht, als diese Melanie-Geschichte kam. Der Fluss hat Schmerzen und dann hat die echt sich, weiß ich nicht, hochdramatisch, blumenkindmäßig auf die Erde geworfen. Und ich sagte, ey, Dion, ich halte sie aus. Das war echt so, nee. Aber es wird ja im Verlauf sogar noch besser. Ja? Ja. Weil deine geliebte Melanie und deinen geliebten Koss. Da haben sich auch zwei gefunden noch. Ja, genau. Aber wir wollen ja nicht, wir wollen ja nicht vorweggreifen. Wir versuchen ja jetzt also dann im Verlauf dieser hochdramatischen Geschichte versuchen wir ja also Varish aufzuhalten, damit Abaddon sich nicht befreien kann. Zu diesem Zweck sollen wir also die Fürsten von Elona zu Hilfe holen. Mir ist das Wort gar nicht eingefallen. Die Fürsten von Elona zu Hilfe holen. Amtur, Bokka und Metum. Genau. Die uns in unserem Kampf unterstützen sollen. Zu diesem Zweck müssen wir einen Bokka, Weg nach Wabi finden. Schulereiche Schwuchtel. Der ganz... Bokka hat so einen geilen Palast. Ja, Bokka hat einen sehr geilen Palast. Aber da will ich noch kurz mal einhaken, wie du nämlich überhaupt nach Wabi kommst. Nach Wabi kommst du nämlich durch diese Bardock-Höhlen. Mit dem großen Hunger. Mit dem großen Hunger. Guck mal, den kleinen Hunger, da gibt es ja Müller-Milchreis gegen. Genau, der große, Hunger einfach auf die Fresse hauen. Genau, der kriegt einfach mal aufs Maul. Das war doch die Geschichte, wo ich schon immer gesagt habe, verkrüppelnde Qual, Leute. Ihr erinnert euch. Der unnütze Messmer-Skill, ja, der dann auf einmal Sinn machte. Ich bin nach wie vor der Meinung, die Mission ist nur für diesen Skill gemacht worden. Ja, also du musst ja, also es ist ja so, dass du als Bonus den Anweisungen, auch geil, den Anweisungen Dunkoros folgen sollst. Bei Dunkoro, was hat der eigentlich für einen Auftrag? Dunkoro. Das ist so, weißt du, steht immer hinten, ich habe ein bisschen Schiss und so. Ja, ist ein Mönch. Und dann halt. Kommt der, dann irgendwann kommt die Geschichte mit seinem Sohn. Oh. Genau. Und dann auf einmal den Anweisungen Dunkoros. Hä? Ja gut, das ist ja vorher. Dunkoro, den ich liebevoll ja immer Dunkoro nenne, ist ja so der Taktiker unter uns. München-Taktiker, klar. Und dann gibt er dann halt so irgendwie mehr oder minder sinnfreie Anweisungen, wo man dann halt selber nie im Leben drauf gekommen wäre. Haha. Und macht es dann halt und da soll man dann, Dunkoro sagt einem dann, okay, man soll bitte doch diese zwei Korsaren daran hindern, ihren Stützpunkt zu erreichen. So. Und die flitzen auf einmal los und sehen es überhaupt nicht ein, sich einem Kampf zu stellen, sondern rennen einfach nur. Und da war es tatsächlich so, dass die meisten dann daran gescheitert sind, dass sie niemanden haben, der verkrüppeln konnte oder sonstig irgendwas. Ja. So. Und da gibt es verkrüppelnde Qual, geiler Messmer-Skill, Elite, nie benutzt, nur in dieser Mission. Genau, ich als Mönch. Alles easy, läuft. Ich nenne den ja Dunki. Das ist auch nicht so. Ja, ich sage immer Dunkoro, weil der hat es nicht drauf, finde ich. Okay. Als Mönch geht er so einigermaßen, so als Backup. Oh. Und dann haben wir ja noch, dann haben wir ja noch Dings, wie heißt die andere Lütte? Die Tochter von Talki. Ja, ne? Talki. Talki. Talkora. Talkora. Ah, Talki ist so, ich bin Tochter aus reichem Hause, will aber jetzt doch was anderes machen. Genau. Ich möchte so mich mal sinnvoll und produktiv an der Gesellschaft beteiligen und werde jetzt Mönchin. Richtig. Und ich finde den Kurs so toll. Ja. Der aber leider. Das alleine schon, ja. Gleich aus ins Ausgestellt damit, schon gleich weg. Ja, ja, ja, mei. Auf jeden Fall. Bäcker sind verschieden, ist richtig, aber. Wir kommen also dann endlich so in Wabi an. Und sind dann erstmal. Ja, man muss sagen, das muss aber hier, ne? Der Hunger hat voll einen auf Chefi gemacht. Ja, da kommt so eine geile Videosequenz, da hat der Hunger hier erstmal den General so fertig gemacht und voll der Chefi und so. Ja, und dann stehst und du vor schon, ihm. Dann stehst du vor ihm und machst Buh und dann fällt er um. Und du denkst dir nur richtig. So, ja gut. Nix, und auch viel gelabert und ist nichts dahinter. Ja, nichts können, aber erstmal Chef machen. Gut. Genau. So, dann bist du unten, also quasi unterirdisch bis jetzt Wabi. Wabi ist das Land eigentlich der fliegenden Teppiche, kann man sagen. Sozusagen. Also 1001 Nacht wird wahr. Richtig. Total schön. Endlich kannst du deine Wabi-Rüstung kaufen. Da kannst du alles Geld, das du jemals besessen hast, in diese Rüstung stecken. Und mehr super. Noch, weil nämlich diese Rubine und Diamanten ja. So ewigst teuer waren. Endlich einen waren. Sinn gekriegt haben. Ja, und so ewigst teuer waren, ja, wo jeder nur dachte so, oh mein Gott, wie soll ich das nur hinkriegen? Ja. Wabi. Und dann musstest Wabi. Du ja irgendwie auf die Suche nach diesen komischen Fürsten gehen. Also wo sind Fürsten? Auf Festen. Richtig. Also haben wir uns mal ganz diskret auf den Weg zu einer Festivität gemacht. Richtig. Die erste Solo-Mission. Oh, Solo-Mission. Leute, wenn Ellie schon Solo-Mission hört, dann fange ich schon gleich an zu heulen. Das funktioniert hier gar nicht, weil ich genau weiß, ich peile nichts, ich verlaufe mich und mein Dion ist nicht dabei. Das kann nur ein Fail werden. Geht aber total super. Also ich schaffe das schon. Weil... In dieser Solo-Mission ist etwas, was ich total super kann, ist nämlich Emotes. Emotes. Emoten kann ich, wenn ich sonst so nichts kann. Aber Emoten, mess mal halt, ne? Ja, mess mal halt, okay. Aber dieser Pantomime ist mir ja sowas von auf den Sack gegangen. Kannst du nicht emoten? Doch. Aber nicht so wie er. Scheiße. Doch. Doch. Ja. Also ich hab ihn damals beim ersten Mal geschlagen direkt. Aber ich mich nervt das. Ich bin der große Pantomime, mach mir alles nach. Ja, super. Ja. Was ist das denn? So, und da haben wir auch ein kleines Schauspiel, ne? Palava Joko und? Genau, Palava Joko und Palava Johnny und wie heißt der? Der Onkel vom Varish. Genau. Keine Ahnung. Wie auch immer er heißt. Fällt der Name gerade nicht ein. Mann, wir waren echt lange nicht mehr da. Genau. Was ganz interessant ist, dieses Schauspiel, was du da treibst, kannst du im Bonus-Missionen-Pack selber spielen. Da spielst du nämlich diesen Onkel gegen Palava Joko. Heißt denn, ja. Turai Ossa. Genau, richtig. Turai Ossa. Ich brauche nur ein bisschen. Ja. Besser als ich, immerhin. Mir wird das gar nicht eingefallen. So, was ist denn jetzt Palava Joko für einer? Genau, Palava Joko, den treffen wir dann im Verlauf. Also es ist ja so, dass die Fürsten sich so ein bisschen sträuben, dagegen uns zu helfen, weil sie Angst vor Varish haben. Nee. Dann wird diese Festivität ja... Nicht alle, also Amtu ist ja auf unserer Seite. Ja. Dann wird also muss ich gleich sagen, also Blocker ist halt der Lucullus. Schwul, fett, kein Bock, feige Sau. So. Der möchte lieber irgendwelche tollen Aufführungen sich angucken und so. Ja, mit seinem glatzköpfigen. Der MeToo ist auch eine feige Sau und der Amtu ist eigentlich gar nicht schlecht. Deswegen heißt er auch der Starke. Ja. Aber es nützt alles nichts, weil wir werden volles Brett angegriffen. Von Harpien. Tja, ja. Da guckst du. Da gucken wir aber. So. So, und das kommt drauf an, wie du denn gerade sowieso geskillt bist. Das kann auch echt blöd sein. Das kann dick in die Hose gehen. Ja. Als Mönch. Kann ganz easy sein, kann auch beschissen sein. Ja, als Mönch ist es halt immer so die Sache, weil, ja, solange wir sie nicht tot heilen können. Ja. Wird es halt. Du kannst es mal so versuchen wie Cormier. Einfach tot labern. Tot labern? Mit ja. Emotes? Weiß ich nicht. Nee, die macht das ja ohne Emotes. Einfach nur mal deinen Heilstab in der Hand halten und labern. Okay. Ich krieg gleich voll auf die Fresse. Ja. Passt mal auf. Ja. Also ich hab das sogar lösen können in meiner Complete Heilskillung, weil, ich bin ja nicht blöd, also nicht immer zumindest, ich habe nämlich einfach diese, wie heißen sie, die Schwertfuzis, die Wachen, habe ich einfach geheilt. Die Wachen. Und die haben die ja. Dann weggehauen. Geplättet, ja, ja, klar. Das ist ja oft so, dass wenn du dann als Mönch reinskillst und nur auf Heilung bist, dass du dann irgendwelche Wachen-NPCs benutzen kannst. Die sind gar nicht schlecht, ist übrigens oft so. Das ist zum Beispiel auch so bei der Titan-Quest, wenn du da zum Adel gehst, die sind auch sehr gut, die Wachen. Ja, das stimmt. Ja. Ja, also, Gut, als nutzloser Messmer siehst du nur gut aus, das hilft in dem Fall bei den HP nicht viel, sage ich dir gleich. Nee. Da kannst du aber ein Tablett in die Hand nehmen und kannst dich als Diener tarnen. Wobei es auch wieder unrealistisch. Das will ich mal nie machen. Ja, ist auch wieder unrealistisch, weil so gut gekleidete Diener gibt's nicht. Gibt's nicht, nee. Finde ich aber cool, dass ja, du das. Das einzige Anstrengende bei dieser Mission finde ich, was ziehe ich an? Ja, das ist das typische Frauenproblem, wenn wir auf eine Festivität gehen. Was ziehe ich an? Du musst dich ja sogar waschen, bevor du da hängen darfst. Ja, habe ich schon wieder vergessen. Ja, wenn du bist ja da an diesem Brunnen, da sprichst du diese Tante an, die dich dann in den Obstgarten von Tihag bringt. Und ah ja, genau. Bevor du in den Obstgarten kommst, musst du in diesen Brunnen steigen und musst dich erstmal sauber machen. Also kannst ja den Leuten nicht unter die Augen kommen. Sehr lustig, sehr amüsant, das gefällt mir. Das finde ich eine Unverschämtheit. Ja, was denn? Oh, gut. Ist doch so. Erstmal hier schön. Immer gewaschen. Ich strenge mich überhaupt nie an. Ja, du. Du. Ja. Ja. Wir Mönche? Irgendwelche dreckigen Krieger, kann ich verstehen. Ja, gut. Kernseife und. Den geht das schon. Old Spice. Old Spice, oh mein Gott. Ach ja. So. Ja. Auf jeden Fall. Haben wir die Fürsten da am Start, die haben eingesehen, dass das echt eine Bedrohung ist. Nee, die hauen ja dann ab. Ja, deswegen hauen sie ja ab. Deswegen hauen sie ab. Weil das Pisser sind. Genau. Und verkriechen sich, um sich von ihren Jeans beschützen zu lassen. Ja. Wer hat, der kann. Ja, der kann. Genau. Dann gibt es dann eine ganz tolle Mission, wo man dann in diesen Hort sozusagen einbricht, um die Fürsten dann doch davon zu überzeugen, dass sie mit uns kämpfen sollen. Da bringt uns Gorin, bringt uns ja da ganz liebevoll hin und macht hier auch gleich mal einen auf John Travolta. Ach. Total cool. Und dann kommt man dann halt mit diesen Djinns dann das erste Mal in Berührung. Oder was heißt das erste Mal, aber so intensiv mit den Djinns in Berührung. Jo. Ja. Wie fandst du die Mission? Das war doch die mit den Rätseln, ne? Genau. Oder verwechsel ich das jetzt? Ja, genau, die war das. Die war nicht ganz so einfach. Wo viele gescheitert sind, war unten Mit den Zahlen. Mit den Zahlen, mit diesen, wo die Zeile. Nee, das habe ich noch verstanden. Wo du die Hüte aufsetzen musstest. Genau, das habe ich noch verstanden, weil zwei Mathe-Scheine habe ich ja. du musstest ein bisschen die Storyline kennen, also das war wichtig. Aber die Djinns hauen schon ziemlich rein. Die Djinns waren sehr übel. Vor allem, was sehr gemein war, waren diese Bestien, die dabei waren. Ja. Weil die nämlich ressen konnten. Das ist immer schlecht. Das ist okay, immer schlecht. Da hat die ressen können. Zum Glück war es ein begrenzter Rest, weil das war ja ein Siegel der Wiederbelebung. Aber, ja. Die haben mit, mit ihrer Energiewelle haben die auch ein bisschen Schaden ausgeteilt. Mhm. Also ich, ja. Und ich fand die gar nicht so einfach. Also so das erste Mal, muss ich ehrlich sagen. Und dann hast du ja auch mal diese Fallen. Ja. Was ich sehr, sehr. Und wenn du irgendwie ganz blöd in so einen Kampf verwickelt wurdest und dann, du wusstest schon eigentlich, ja, das ist jetzt nicht so gut, wo ich hier stehe, und dann ja, ist die Falle losgegangen, genau, weil du hast es irgendwie nicht geschafft, den Gegner dahin zu ziehen, wo er eigentlich sein müsste oder so. Das war dann echt ein bisschen blöd. Genau. Und was ich richtig übel fand, oder was richtig übel ist, sind eben die Feuer-Djinns. Mit ihren versengenden Flammen. Ja. Das war ja so der Skill, der dann auf einmal mit Nightfall populär wurde. Searing Flames. Ja. Im ersten Mal lässt er dich brennen und beim zweiten Mal haut der richtig Schaden raus. Und das war ganz, ganz übel, weil du einfach nur als Mönch da standest und dachtest, ah, okay, wir brennen, und auf einmal macht das Bam und die halbe Gruppe war tot. Und du dachtest dir nur so, was zum? Ja. Also es war sehr, sehr übel. Ja. Es war auch die Zeit, du hast ja als Ele sonst immer nur Meteorschauer gespielt. Genau. Immer Echo-Ele. Versuchst irgendwie vierfach Echo-Ele und so. Und endlich gab es mal einen neuen Skill und das war SF. Und da hast du nur noch SF-Ele gespielt. Was anderes ging auch nicht mehr. Genau. Und ja, das war richtig, richtig übel. Das war auch übel, ja. Wo du das, hatten wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, bei dem Boss, den, wo du die SF siegeln musstest, der war auch richtig scheiße. Ja. Ja. Das war ja auch ein Feuer-Djinn. Ja. Oder ist es immer noch? Und ja, der haut auch sehr rein. Der macht halt mal richtig Schaden. Ja. Ja. Dann. Ja, dann hast du da so ein paar Rätsel gelöst. Genau. Auch ein paar Fragen zu den Göttern. Storyline musstest du beantworten, zu den Göttern. Ha. Kurz mal Wissen abgefragt. Ja. Aber da war ich ja natürlich ganz firm. Ja, ich auch. Easy. Ich auch. Ja. Und dann warst du dann halt in dem letzten Raum bei den Fürsten und dann waren da halt die drei großen Djinns, nämlich ein Paragon-Boss, ein Derwisch-Boss und der Feuerele-Boss. Mhm. Die sich dann noch mal liebevoll um dich gekümmert haben, ja, falls du nicht, falls dir ein bisschen langweilig war oder keine Ahnung, haben sie sich gedacht, ach komm, hier, machen wir mal so richtig Party. Ja. Ja. Und ungefähr 80% aller Gruppen sind an diesem Teil der Mission einfach nur schlichtweg gescheitert. Weil dann plötzlich zwei Djinns kamen und der Feuerele mit dabei war und es einfach nur machte bum, bum, bum und alle waren tot. Ja. Das war sehr, sehr übel. Jo, im weiteren Verlauf bist du ja dann in die heilige Halle der Geheimnisse gekommen. Richtig. Und hast die aber keine Halle so richtig war, ne? Die nicht so wirklich eine Halle war. Und bist dann da auf diesen Geheimbund, an diesen Gerüchte. Quasi den BND. Eher MAD, oder? Das war schon so eine militärische Organisation, oder? Oder nicht? Ja. Aber ist auch egal. Ist dasselbe, heißt nur anders. Ist auch egal. Jedenfalls kam dann der Meister der Gerüchte, den haben wir da kennengelernt. Genau. Also den haben wir vorher schon mal kennengelernt. Da war ja dann auch noch das mit diesen Zentauren, wo du dann... Cooler Typ. Ja. Meister der Gerüchte. Der stimmt zwar immer, aber ist egal. Der hat einen geilen Mantel an, sieht gut aus. Genau. Läuft. Bisschen geheimnisvoll. Okay, ein Kommunikationsfehler haben wir das Problem schon wieder. Dann war ja das mit den Zentauren, gab es ja dann auch noch. Hatten wir letztes Mal auch schon. Ob der Fesra weiterredet oder nicht. ich lasse aber einfach mal weiterlaufen. Das war schon wahrscheinlich zu viel. Und mit dem... Wir schauen Meister der Gerüchte. Wann Ellie wiederkommt. klicke jetzt hier gerade nochmal was zusammen. Ah, guck mal. Guck mal. So, und da ist die Ellie auch wieder. Richtig. Ich habe gesagt, der Meister der Gerüchte war zu viel. Ja, das... Nee. Hörst du mich? Nö. Ja. Ja, das ist toll. Ich höre ich nicke mal. Das ist jetzt schade, dass du mich nicht hörst. Ich kann aber auch nicht den Lippen lesen. Das ist auch blöd. Ja, also wie gesagt, ich habe gerade das Problem, dass ich dich nicht höre. Soll ich nochmal Stopp drücken? Oder warte mal. Wieso? Guck mal gerade was. Naja. Was ist denn jetzt, wieso hörst du mich denn nicht? Oh, dieses, Leute, das wird ewig dauern. Wir sind nämlich erst bei... Okay. Nein, nein, nein. Ich lasse das jetzt auch laufen. So, also, hörst du mich jetzt? Wenn Ellie was sagt und ich was sage... Oh, hörst du mich jetzt? Hör dich immer noch nicht. Was ist das denn? Schade. Weiß ich nicht. Das ist lustig, weil ich höre dich nämlich. Ach Leute, das ist ja wieder blöd. Das ist für euch vor allen Dingen total blöd, weil... Könnte jetzt sein, dass Ellie den Stecker zieht jetzt und nochmal reinsteckt. Ich kann es nicht. Die ganze Geschichte. Ich kann es nicht sagen. Willst du es mit Skype machen? Nein? Hallo. Ich sehe, dass sie Hallo sagt, aber ich höre sie nicht. Scheiße. Wollen wir Skype probieren? Weil du hörst mich ja offensichtlich. Ja. Ja, probieren wir mal. Dann komm, machen wir hier mal Skype. Bis Skype hier lädt, das dauert ja Jahre. Oh, ich muss das jetzt irgendwie abkürzen, weil ich habe jetzt nicht noch Lust, noch eine Stunde hier. So. Ich merke gerade, ich habe mir gerade in Erinnerung gerufen, dass du ja alles hörst, was ich sage. So. Dann hätte ich dieses Plopp-Geräusch eben nicht gemacht. So, guck mal her. Guck mal. Die Ellie. Sag ich hier mal Tschüss und sag beim anderen Hallo. Okay. So, wir kriegen vielleicht. Wir kriegen vielleicht. Ja. Ja! Wieso hast du jetzt den Videochat verlassen? Ach so. Weil wir darüber Videochat machen, ja, okay. Kann man nämlich machen, richtig. Ja. Super. Habe ich mir gedacht, ist doch mal eine coole Sache. Geht ja alles, Leute. Ich habe schon gesagt, wir müssen mal ein bisschen abkürzen und Tempo machen, weil sonst sind wir morgen noch hier. Ja, wir sind ja jetzt sozusagen bei, wo sind wir jetzt? Ja, Meister der Gerüche und Gerüchte, Entschuldigung. Und ja, also Cormier wird dann, nein, Pallava Yoko, da wollten wir hin. Pallava Yoko, ist aus alten Zeiten sozusagen der Feind von Turai Ossa, der ja der Opa oder so von Varish ist. Und der wurde verbuddelt. Es war so ein untoter Herrscher, der eben gegen Elona gezogen ist. Und wurde von Turai Ossa wurde er dann geschlagen, vernichtend. Und wir als Sonnensperre wollen uns jetzt der Möglichkeit, weil sich Varish hinter das Ödland zurückgezogen hat, möchten wir die Fähigkeit von Pallava Yoko haben, durch diese Schwefeleinöde, also so eine ganz giftige Gegend, wo man einmal hingeht und dann einfach tot umfällt, wollen wir einfach die Kunst von Pallava Yoko erlernen, über diese Schwefeleinöde da drüber zu kommen. So. Was eine neue Neuerung, die nächste Neuerung von Nightfall bringt, nämlich, dass man reiten kann in diesen Wüstenwürmern. Also man wird in den Mund genommen und übernimmt dann sozusagen den Wurm. Ekelhaft. Ekelhaft. Die spucken einen ja wieder aus. Genau. Mit dem ganzen ekligen Schleim. Und Faden ziehen sogar. Naja, Fäden. Ja, also zum ersten Mal fand ich das total cool und witzig und dachte, lustig und so. Zum Schluss hat mich das nur noch genervt, ey. Diesen scheiß Wurm holen. Das ist ja eigentlich so eine Hommage an, sag mal schnell. Dune. Genau. Der Wüstenplanet. Wer den Film mal gesehen hat, guter Film. Ja, aber nur der mit Kyle MacLachlan. Ja. Nicht der andere. Ja. Nicht die Neuverfilmung, die Scheiße. Genau. Ich rede meistens von den Originalen nur. Ja. Der Film ist gut. Das stimmt. Da hat sogar Sting richtig gut gespielt. Ja, stimmt. Hätte man ihm jetzt gar nicht so zugetraut. Findest du? Also ich finde, ja, egal. Also das Ding finde ich großartig. Ja, ja. Großartig. Ich finde das Ding auch großartig, aber ich träume trotzdem nicht zu Schauspielern. Oh, okay. Hm. So, das nochmal so am Rande. Ja, also dann können wir jetzt diese blöden Würmer reiten oder wir schaffen das, von denen verschluckt zu werden, aber nicht verdaut und wieder ausgespuckt. Ja. Genau. Und erbeuten dann auch noch im Verlauf dann noch einen Elite-Skill, um weiterzukommen. Ja, für den Wurm. Den brauchen wir auch. Um dann diese dunkle Horde, das heißt die Margoniter, also die Schergen von uns Abaddon, um diese Spezialeinheit, die dunkle Horde, vernichten zu können, braucht man diesen Belagerungsangriff von diesen Würmern, den wir uns dann holen, das ist ein Elite-Skill, und die dann vernichten und dann ja. Also die Margoniter ist auch so ein Konzept, ich weiß nicht, gegnermäßig, da habe ich mir auch das erste Mal gedacht, Genau. Was ist das? Was sind das? Irgendwelche? Da hat vielleicht jemand Maurer gelernt und fand das so geil und da hat er die Margoniter designt oder so. So sieht das aus. Möglich. Ja. Was noch sehr, sehr spannend ist, dass Cormier ja zwischenzeitlich entführt wurde. Ja. Von den Kurnian. Und geblendet. Ja. Warum nur geblendet, frag ich. Boah. Das sind schon wieder Scheißkonia, die nicht ihren Job machen. Umbringen heißt das Thema. Ja, nee, sie wurde nur geblendet. Nee, ja. Und jetzt rennt sie mit so einer Augenbinde rum und nervt noch mehr. Genau. So, wir müssen sie ja befreien und sie leidet dann irgendwie Höllenqualen von Abaddon, keine Ahnung, und wird dann in einen solchen Spalt hineingesogen. Und wir denken, juhu, Cormier ist endlich tot. Ja, zu früh gefreut. Genau, weil wir im Verlauf nämlich feststellen, nein, sie ist überhaupt nicht tot. Nein, sie ist nur in Abaddons Reich entführt worden. Ja. Und als logische Konsequenz daraus, was machen wir natürlich? Hinterher. Ja, da freut sich auch die Ellie wieder. Ja, super. Ja, nicht nur, dass du Cormier retten musst. Nein, du musst jetzt auch Koss retten musst. Nein, du musst jetzt auch noch Cormier retten. Ja. So. Meine Hass-NPCs. Genau. Finde ich super. Du denkst dir jetzt aber, okay, wir müssen ja jetzt gegen Varish antreten. Ja. Und du denkst dir, hey, das ist der Endgegner. Super Sache. Dann ist es auch noch ein Endgegner, der zweimal auftaucht, weil nämlich, wenn du Varish Ossa nämlich einmal tötest, wird sie reborn, also wiedergeboren sozusagen und kommt nochmal. Ewig grüßt das Murmeltier, so nach dem Motto ist das. So ungefähr. Und du denkst dir, haha, defeated, aber dann kann ich befreit werden. Das ist doch mal eine super Sache. Jetzt haben wir das Spiel durch. Weit gefehlt. Ah, nee. Nein, du wirst nämlich durch einen solchen Spalt auch in Abaddons Reich gesogen. Und bist plötzlich auf einer vollkommen neuen Ebene der Existenz, nämlich im Tor der Pein. Ja. Tor der Pein? Nee, Tor des Schmerzes. Egal. auf jeden Fall folgen. Irgendein Tor. Auf jeden Fall folgen dann noch krätzige Missionen. Ja, und dann hast du die Pokerrunde von Lichi und Shiro. Genau, die ist ja später. Also, die triffst du da? Genau. Das erste ist ja Abadons Enddarm. Diese Mission möchte ich nochmal hervorheben. Die ist einfach nur scheiße. Ja? Ja. Nicht nur, dass die wirklich aussieht wie Abadons Enddarm. Nein. Auch noch dieses sanfte Gesülze von Dunkoro am Ende. Das hat mich ja so aufgeregt. Was denn? Ja. Meinst du jetzt aber die, wo wir seinen Sohn und die Seele und so, die Geschichte? Genau, aber dann ist Enddarm. Die in den Emissären von Doom. Genau die. Warum hängen die da alle beim Abi rum? Der Doom ist ganz woanders, da hinten UW und so, und die Emissäre machen hier Saufen bei Abi oder was? Ja, genau. Ja, so läuft das nämlich. Ja. Das ist sowieso eine fette Party, ne? Die Emissäre von Doom sind da, der Lichi, der Shiro, der Abi, eigentlich läuft das alles ganz gut. Ja, ist eigentlich mal so voll die Convention, ne? Villain Convention, 2000 irgendwann. Villain Convention, genau. Aber... Und wir... sind da denn voll reingeraten, so. Ja, genau. Upsi. Wenn dann so reingeschubst, so bumm. Ha, viel Spaß. Mhm. Also ich weiß auch nicht, was war jetzt noch die Begründung, dass der Shiro und der Lichi da sind? Das war, weil Abaddon sie unterjocht hat oder sie irgendwie wieder gerettet hat. Fand ich so, weißt du, ich, keine Ahnung, das war irgendwie, das habe ich nie verstanden. Also das war so, das passte für mich gefühlsmäßig irgendwie alles nicht rein. Ja. Es war so, warte jetzt, was machen die denn jetzt hier? Ja, man wollte so die Illusion von richtig hardcore, krasse Endgegner mal aufbringen. Ja, du hast ja im Prinzip so als Zwischenbosse hast du ja Varish zweimal, du hast Lichi, ja, und du hast Shiro, ja, und die beiden zusammen. Ja, was dir dann natürlich, ja, die Illusion auferlegt, ach du Scheiße, ja, was geht mit Abaddon dann nur ab? Da kriegst du voll aus dem Maul, ja? Denkst du. Denkst du dir so? Ja. Du sicherst dir ja in der Mission mit Lichi und Shiro, danke, sicherst du dir aber dann noch die Unterstützung der Götter? Allah. Und dann denkst du, ach du Scheiße, wenn die schon alle auf deiner Seite sind. Oh. Ja? Das ist ja genau dasselbe wie mit Hades und so weiter und Zeus, ja, beziehungsweise die Titanen, ja. Da muss man ja echt mal, da müssen 10 Leute kommen, um einen wegzusperren. Mhm. Ja? Das ist ja hier auch wieder. Ja, die 5 Götter, die Abaddon irgendwie flachsen und dann in irgendeinen Siegel einsperren und bloß nicht raus. Und dann kommt irgend so ein dahergelaufener, ja, Nobody, der dann sagt, ach ja, komm, hier mach ich mal hier frei da, ne? Und dann... Das macht alles keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Warum machen die Götter das nicht? Die geben dir hier Lyssa, auf einmal Lyssa, die gibt dir dann ja nochmal, die labert dich ja nochmal sinnvoll. Lyssa als Götterchefin. Und macht dir noch ein bisschen Mut, so nach dem Motto, passt schon, ne? Lyssa als Götterchefin. Klopft dir noch so ein bisschen auf deine, tätschelt doch deine Wange, ja, und so, genau, ach nee, schon mal passt Köpfchen schon, prima. Ich glaube einfach, dass sie keinen Bock hatten. Ja, ja, die haben gesagt, hier komm, mach mal. Ja. Die haben sich gesagt, ja, der eiert schon hier sowieso die ganze Zeit rum. Und Grenz hat wahrscheinlich gesagt, der geht mir eh auf den Sack. Dieser blöde Held, ständig ist er in meiner Unterwelt unterwegs und so. Und Balthasar sagt, es stimmt. Ja. Der ist auch die ganze Zeit hier bei uns unterwegs, hier in Foe und so. Ja. Geht die ganze Zeit unserem ewigen Schmied auf den Keks, weil er irgendwelche Rüstungen haben will und so. Genau. Den müssen wir erstmal beschäftigen. Vielleicht werden wir den hier los. Soll der das doch mit Abi klar machen, dann können wir hier easy wieder. Genau, können wir uns wieder hochlegen in die Hängematte und schön mal einen wegschnarchen. Wie gesagt, genau. Ich habe es schon mal gesagt, ich sage es wieder, irgendwas hast du grundlegend falsch gemacht, wenn deine 5 Kollegen dich irgendwie nicht leiden können. So auch Abaddon. Mhm. Ich glaube, es lag einfach nur an seinem Fable für Tanzen. Glaube ich auch. Ja, Billy Elliot? Ich finde also Abaddon finde ich auch überhaupt vom Design blöd gemacht. Wie sieht denn der aus? Und, der sieht aus wie so ein Wurzelkopf. Ach, einfach doof. Wie so eine Alraune, die oder? Ganze Mission nervt halt eben wegen dieser Knockdown-Geschichte. Ja, am Anfang fand und ich sie auch schwer. Das erste, ja, fand ich das auch. Das erste Mal. Da war ich völlig gestresst. Genau, ich auch. Als Mönch, super. Beim zweiten Mal fand ich sie auch immer noch nicht gerade einfach. Ja, und seitdem ist es eigentlich, ja gut, passt schon. Man hat sich dran gewöhnt, genau. Das ist jetzt halt so. Ja, und dann besiegen wir natürlich Abi, was sonst. Ja, und dann, ja, dann, ja, und dann ja. kommt das Dilbert-Prinzip. Richtig. Ja? Dilbert-Prinzip greift. Ja. Für alle, kennst du das Dilbert-Prinzip? Nee. Das Dilbert-Prinzip ist, dass Leute so lange befördert werden, bis sie ihre Kompetenzschwelle erreicht haben. Ja? Ja. Bis sie also so lange befördert, bis sie irgendwann nicht mehr kompetent sind. Und das greift jetzt bei Cormier total, weil Cormier ist wieder dabei. Ja? Die hilft, natürlich. Die hilft uns ja. Hilft. Airquotes. Ja? Hilft. Mhm. Und dann, oh, das Universum wird zerstört. Huhuhu. Wir haben alle so eine Angst und kommen ja auf einmal... Warum wird das Universum jetzt auf einmal zerstört? So ein Schwachsinn auch. Egal. Eigentlich haben wir alles klar gemacht. Aber ja, eigentlich ist es eine Einschränkung. Ne? Weiß ja. Und Cormier sagt jetzt, yay, ich wurde von Lyssa ausgewählt. Noch ein Grund, warum ich eigentlich auf deine Lyssa voll sauer bin. Ich wurde von Lyssa ausgewählt. Ich übernehme den Platz. Das Wissen von Abaddon darf nicht verloren gehen. Heul, Flenn, stürz hinein. Und was kommt? Ja. Cormier wird neue Göttin. Göttin, richtig. Ja, nee, ist klar. Ich meine, aber ich vertraue Lyssa. Ich sehe es immer noch so, dass wir Cormier in Guild Wars 2 bekämpfen dürfen. Als Zwischengegner. Hoffst du? Denkst und du? Oder? Ich hoffe das wirklich. Und dann hau ich der so aufs Maul. Oh, da freue ich mich drauf. Du meinst, sie wird auch verderbt? Ja. Ich hoffe es. Du meinst, Macht korrumpiert? Ich vertraue auf Lyssa jetzt. Ich vertraue total auf Lyssa, dass sie sagt, nee, ist klar, die blöde Zecke. Ich will keine weitere Götter neben mir haben. Ja gut. Lyssa, die ist eh, das war wahrscheinlich eh wieder so ein blöder Trick. Lyssa, wissen wir, doppelgesichtig, ja. Hat wahrscheinlich zu Cormier gesagt, Säusel, Säusel, oh ja, wir brauchen dich und du musst das Wissen von Abaddon, das darf nicht verloren gehen, das musst du in dich aufnehmen und so. Und hintenrum hat sie wahrscheinlich gedacht, ja. Also die Hoffnung hält dich aufrecht. Enttäusch mich nicht. Appell. Ich vertraue dir. Ja, die Hoffnung hält dich aufrecht. Finde ich immer gut. Ja, wäre gute Sache, ne? Oh. Dann wäre man diese blöden Säcke endlich mal los. Ja. Ja, und dann haben wir fertig. Genau, und dann haben wir auch wieder so einen Walk of Fame, der diesmal aber ein bisschen geruhsamer ausfällt, finde ich. Ja. Sie haben also aus dem Overkill vom letzten Mal. Ja. Und da kannst du dir dann alle Helden, die du nicht gewählt hast, ne? Ich habe ja gesagt, man muss sich ja immer so entscheiden, ja, zwischen ja, A und ja. B. Die kann man danach dann eben wählen. Kann man ja. die Quests auch annehmen und kann damit auch die Missionen, es gibt ja bestimmte Missionen, die man nur mit bestimmten Helden dann machen konnte, ja. kann man dann auch spielen, um eben dann den Wächter bzw. den Beschützertitel bekommen zu können. Ja, richtig. Der mir immer noch fehlt. Der dir immer noch fehlt, mir auch. Und ja. Da fehlt mir nämlich eine. Eine Mission fehlt mir. Für den Wächter. Und mir fehlen noch fast alle. Für den Wächter oder für den Beschützer? Für den Beschützer habe ich alles, für den Wächter. Für den Wächter fehlen mir noch fast alle Elona-Missionen. Okay. Fehlt mir auch eine. Oder zwei. Jo. Egal. Und? Aber ich kann nicht. Du kannst nicht? Du kannst es nicht nochmal spielen? Nee, ich muss grinden in Aeon. Du musst grinden in Aeon. Ja, und da bekommst du ja auch eine ganz tolle Rüstung, finde ich. Leute, in Aeon? Nee. Ich bin noch in Guild Wars. Du bist schon hinweggeflogen. Du müsstest auch mal Aeon anfangen. Das wäre schön. Ja, müsste ich. Okay. Nein. Ja, musst du mal machen. Dann können wir gemeinsam in Aeon warten. In Aeon. Da musst du deine RP machen. Das ist ein bisschen blöd. Ach, du sagst, ich kann kein RP, oder was? Nee, doch. aber dann kannst du nicht so viel grinden. Dann kann ich nicht so viel grinden, weil ich so viel RP machen muss. Ja, nein. Ja, richtig, aber grinden. Also wer hier Ion nebenbei spielt, Leute, ich sag nur Krallbackenzähne. Ihr wisst Bescheid. Kann man auch verkaufen. Kaufmann ist nicht so toll. Aber in Guild Wars? Ja. Kannst du auch grinden. Also musst du auch grinden. Nämlich ja, das ist das Tolle. Für den Lichtbringer-Titel. Mhm. Es gab ja zwei Titel. Ja, einmal heilige Lichtbringerin, da habe ich auch gegrindet wie blöde. Immer rauf, runter, rauf, runter. Oh. Genau. Einmal den ja, Sonnenschwert-Titel ja. Und einmal den Lichtbringer-Titel. Ich habe sie beide gemaxt. Hat mich viel Zeit und viel Kopfschmerzen gekostet. Ja. Ja. War okay. Hab ich einmal machen können. Muss ich nicht nochmal machen. Sicher nicht. Nee. Ja, und ich wollte aber auf dein Lieblingsthema nochmal kommen, nämlich die Rüstung, die du dann, ja. Die du dann bekommst, nämlich nach Abaddon. Da bekommst du ja die altehrwürdige Rüstung, die, hässlich für die Nacht, ja. Die ich für Mönche auch erst abgrundtief hässlich hielt, aber beim näheren Betrachten dann fand ich so diesen Gegensatz zwischen diesem Dornendurchstoßenen und ne, Untoten und dem heiligen Auftrag, den du ja hast, fand ich sehr schön. Sehr schön. Also Dion ist ja RP-mäßig mit meinem Necro zusammen. Ja. Also Dions Mönchin, ja. Hauptcharakter von Dion. Und der hat sich sofort die Rüstung gekauft. Damit seine Mönchin sozusagen meinem Necro näher ist. Ich habe es erst beim zweiten Mal gemacht. Wieso höre ich dich jetzt nicht mehr? Achso. Keine Ahnung. Hörst du mich noch? Ja. Und ansonsten alles andere finde ich hässlich. Ich habe mir ja die... Was ist? Du kommst so zeitverzögert rüber? Keine Ahnung. Okay. Ja, ich habe mir die Altehrwürdige gekauft. Für Mesmer selbstverständlich. Für den Titel, den ich ja selbst erfunden habe. Ja. Silber gefärbt. Ja. Damit es nicht ganz so scheiße aussieht, gescreent, ausgezogen, nie wieder angezogen. Ja, oh. So kann man sein Geld auch loswerden. Ja, so war das. Aber ich kenne einen Charakter, mit dem du die ehrwürdige Rüstung trägst. Das war ausschließlich. Sagst du, welcher? Ja, eben. Dein Derwisch. Richtig. Ja, Kascha. Ja, stimmt, den habe ich schon total vergessen. Ja, scheiter. Genau. Finde ich aber auch, ist die Rüstung, die schön aussieht. Als einzige ja, so richtig. Richtig. Mom Derwisch. Ja, Derwisch, ja. Scheiter Gardin. Richtig, das Problem mit. Die Rüstungen sehen alle blöd aus und da musst du halt in dieser Fischgeschichte rumrennen. Genau, die Fischgrätenrüstung. Richtig. In der übrigens alle Derwische rumrennen? Nein. Meine nicht. Deiner nicht, nee. Aber ich wollte jetzt auch nicht, man könnte ja, genau was du mit deinem Derwisch vorhast, kann man ja mit meinem auch machen, aber nicht nochmal Heldenhandbuch füllen. Ohne mich. Der wird keine andere Rüstung bekommen. Ist so. Ja. Ich habe so eine Heldenhandbuchfüllphobie langsam. Eine Heldenhandbuchfüllphobie. Das ist ein schönes Wort, das kann man, glaube ich. Heldenhandbuchfüllphobie. Ja, das ist cool. Das ist bei Scrabble vielleicht. Gibt vielleicht einige. Ich kenne das nicht. Ich spiele das Spiel nicht, aber kann ich mir vorstellen. Scrabble. Ja. Cool. Ah ja. So. Und so ist das mit der Varish, mit der Comio, mit dem Dunki und dem Abi. Genau. Und letztendlich finde ich die ganze Storyline. Ich finde, die Haupthelden, also sprich Cormier, die nehmen alle total ab. Finde ich ja echt enttäuschend. Du meinst so von. Also so Rurik fand ich ja noch okay. Ich meine, der ging am wenigsten auf den Keks, aber der war in sich, der hat wenigstens was gemacht. Der Togo, der war okay, aber der war ein bisschen langweilig. Und Cormier ist nur noch langweilig. Und das ist wirklich echt nicht schön. Erst war ich ja voll begeistert von Wabi, fand ich total super mit diesen hängenden Gärten und so. Aber, ach ja. Aber ist dir mal aufgefallen, dass sie sich alle opfern? Ja. Ne? Also, Rurik opfert sich dann als untoter Zombie Rurik und sagt, nein, töte mich. Ja. Ja? Meister Togo opfert sich auch. Für seinen. Ah, nee. Doch. Hä? Quatsch, nein! Wird umgebracht. Für seinen Bruder. Aber der wird doch dann Kaiser. Oder bleibt der Kaiser das? Ich weiß es nicht mehr. Schon so ewig her, dass ich Factions mal gespielt habe. Egal. Auf jeden Fall. Und Cormier opfert sich auch. Für da, ne? Ja, ja. Hier so Kollege. Kollege Abaddon. Ja, ja. Also, ja, hier sagte ich. Du meinst, Held-NPC als in Guild Wars zu sein, ist doof? Finde ich. Ja? Als Berufsbild. Als Berufsbild finde ich doof. Ja? Als du kriegst ja irgendwelche Liebschaften auf den Leib geschneidert, die mal voll krätzig sind, ja, also. Koss und Melanie, die sich dann ja die ewige Liebe gestehen. Oh, Küsschen. Ja, was immer voll für ein Eimer ist. Ja, Talcora, die da voll traurig drüber ist. Ich denke auf einmal, was ist das denn? Ja, bei der arme Ruri hat ja seine Tante da verloren. Ja, dann zwischen Menlo. Aber das interessiert ihn, glaube ich. Und nicht Devona, doch Devona. Nee, nicht Devona, die Zinn. Oh, das ewige Gezicke von der Alten. Ja, und dann geht das ja in Factions, geht's ja nochmal weiter. Da geht's ja richtig rund, ja, wegen dieser, wie heißt sie, Jojo. Der Assa, ne? Ja, nee. Nicht Assa? Nee. Der anderen Mönchin. Schwester Tai oder Ahnung. So. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ja, egal, weiß ich nicht. Sobald Menlo irgendjemanden anguckt, ist es hin am Ausrasten. Ja. Genau. Dann ist ja die Necro. Der hat ja auch irgendwas am Laufen. Und Alesia haben wir ja schon festgestellt, steht ja auf Stefan. Richtig. Oh. Hat Devona eigentlich jemanden? Nee, ne? Nee, die ist Kriegerin, die sind so stumpf, die haben nichts. Die sind so stumpf, die haben nichts. Oh. Und Dunham, der ist mir zu sehr mit sich selbst beschäftigt, der hat auch nichts. Ja, Dunham. Der ist in sich selbst verliebt, kann ich auch verstehen, der hat einen geilen Mantel an. Oh, gut. Ich verstehe das schon, ja. Hätte ich auch gerne den Mantel. Muss ihn heiraten, vielleicht kriegst du ihn. Ne? Nee. Der hat ja immer Verzerrung am Start. Er hat immer Verzerrung am Start. Ja. Ach Leute, so. Ja, also es ist echt nicht meine Lieblingsstoryline und ich weiß auch nicht irgendwie. Ist nicht so. Also Prophecies hat mich am meisten mitgenommen, immer noch vom Game, von den Landschaften her, von der Storyline. Es ist und bleibt so. Ja, macht es immer noch mich. Also. Ja, also das ist alles so nice, man sieht mal was anderes, aber irgendwie, ich weiß auch nicht so richtig, der Funke springt bei mir nicht über. Und am Ende diese, weiß ich nicht, Ladungsweise, was wir eben schon sagten, Zwischenendgegner, die du denn da hast, war ja keine Ahnung. Und dann als sag ich mal, als Digestiv darfst du ja noch Malix machen. Das lila Alex, ja. Ja. Ja, dieses lila Äffchen. Äffchen. Von dem weiß ich auch nie, was ich halten soll. Okay. Ja, nichts. Danke. Was soll der? Was ist das? Keine Ahnung, man weiß es nicht. Aber generell muss ich sagen, jetzt spiele ich ja das andere böse Spiel, muss ich wirklich sagen, und das gefällt mir auch sehr gut, ist lore-mäßig. Machen die sich doch auch ziemlich viel Gedanken in Guild Wars immer. Viel Hintergrundgeschichte und so, also da machen sie sich schon Gedanken. Das ist richtig. Ja. Also das gefällt mir schon ziemlich gut. Und jetzt hin oder her, ob er jetzt am Cormier auf den Keks geht oder nicht, ist ja egal. Aber letztendlich ist diese ganze Geschichte auch noch mit dem Turay Ossa und Pallava Yoku, diese ganze Hintergrundgeschichte, die da läuft. Und das ist schon, hat sehr viel Tiefe. Also das gefällt mir schon gut. Das ist richtig. Also Guild Wars ist noch mit eines der tiefsten Online-Rollenspiele, die ich kenne. Also gerüchteweise habe ich gehört, dass angeblich WoW ja auch eine Story haben soll. Die ist mir aber noch nicht irgendwie untergekommen. Aber Guild Wars, also ich habe immer auch die Questbeschreibungen und so weiter gerne gelesen, weil du einfach merkst, dass da teilweise eben echt viel Liebe zum Detail da drin steckt. Und man viel erleben kann, wenn man das so möchte. Ja, und das gefällt mir auch ganz gut. Und wie gesagt, ich habe jetzt den direkten Vergleich und lore-mäßig, da sind einfach viele Gaps bei Aeon. Da muss man ehrlich sagen, das ist da halt mal schnell zusammengeschrieben, fertig. Was mich da ja schon annervt, dass jeder ja dieselbe Storyline hat, die unwahrscheinlich ist. Also alle leiden ja unter Amnesie. Man war vorher super und hat dann einen auf die Fresse gekriegt und hat dann sein Gedächtnis verloren. Und fängt wieder bei Null an. Ugh, ich habe gedacht, Risen. Gruppenamnesie ist das ein verbreitetes Phänomen im Computer. Das finde ich sehr gut. Es gibt auf unserem Server gibt es eine Gilde, die heißt Gruppentherapie. Auch schön. Das ist eigentlich, denke ich mal, der richtige Ansatz. Ja, aber verstehst du, dadurch wird es schwer. Ja. Also hier kannst du, egal was du hast mit deinen Charakteren, kannst du jedem die eigene Motivation mitgeben, warum er jetzt im Kampf gegen das Böse teilnimmt. Ja. So, und da ist es halt eben doof, wenn du den anderen triffst und du, ja, ich hatte ja auch eine Amnesie und du auch? Ja, ich auch. Ja, cool. Ist doch scheiße. Ja, aber das ist also, ja wieder schon wieder so das Problem, was ich ja gesagt hatte, generell so bei Roleplaying in so einem Medium wie in einem Computerspiel, ist halt so das Problem, dass du solange du nicht irgendwelche Begrenzungen einrichtest und so offen und frei bist, hast du halt echt das Problem, dass es untereinander einfach so 99% nicht passen wird. Also die Roleplayer, die ich kennengelernt habe da auf Baldur, die ignorieren das alle. Die haben alle ihre eigene Geschichte und steigen dann irgendwann ein und werden dann halt Diva und so. Und aber ja, also da muss ich ehrlich sagen, ist das Ganze lore-mäßig auch Hintergrund mit dem eigenen Kalender. Und da sind ja viele, viele Sachen. Ich glaube, ich fange an zu verzerren. Oh ja. Merkst gerade. Schön. Du fängst gerade an, ja. Mhm. Ja. Wollen wir das nächste Mal einfach fortsetzen? Oder willst du mal Stecker ziehen? Nee, ich will jetzt hier nichts Stecker ziehen. Ah, ist schon wieder vorbei. Ah, gut, okay. Ja, aber wir können eh aufhören. Genau. Wir können eh aufhören. Nee, komm mal rum. Jetzt ist es auch rum. Ja, nee. Dann will ich einfach mal sagen: Mind the Gap. Ja. Ja. Ja. Ich wünsche dir viel Spaß beim Aeon-Spielen. Ja, danke. RP macht viel Spaß mit denen, also muss man sagen. Aber das ist halt spielerabhängig. Ja. Dann würde ich einfach sagen, liebe Freunde der seichten Unterhaltung, wie findet ihr denn das tolle Konzept des Nightfalls? Findet ihr Nightfall toll? Findet ihr das nicht so toll? Hast ihr auch kaum hier so inständig wie Ellie und meine Wenigkeit. Schreibt uns unter http://abschallimpuls.fesra.com oder im Wartower-Thread, den gibt es immer noch, einfach unter den Eintrag der jeweiligen Folge könnt ihr da eure Kommentare dazu schreiben. Bewertet uns und schreibt uns ein Feedback bei iTunes, abonniert uns da. In diesem Sinne. Oder schreibt uns eine E-Mail. Ist mir noch eingefallen. Abschallimpuls@fesra.com. Jetzt aber in diesem Sinne wünschen wir euch frohe Ostern, alles Gute, tralala und hopsasa. Wo ist Fenno? Bitte? Fenno. Fellow müsste eigentlich wieder da sein. Der wollte im Januar wiederkommen aus Australien. Fellow, melde dich. Bitte, genau, wir machen das jetzt wie in Sat.1. Bitte melde dich. Du verzeihst immer noch. Okay, dann drücken wir jetzt mal Stopp und wir wünschen euch noch viel Freude. Tschüss. Ciao.